Friends Freunde of von Daniel. Daniel. Can you imagine? Könnt ihr euch vorstellen? Can you imagine what would ever happen if Daniel would not be here with me? Könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde, wenn Daniel nicht hier mit mir wäre? No, I think if Daniel would say, I don't want to translate for you anymore. Ich glaube, wenn Daniel sagen würde, dass er nicht mehr für mich übersetzen möchte, Thing I do and go to an island and hide. ich glaube, ich würde alles aufhören, was ich tue und auf eine Insel gehen und mich verstecken. It's just so wonderful to be here with this young man. Weil es ist so wunderbar, hier zu sein mit diesem jungen Mann. To Europe, everybody really misses Daniel, although they've never seen him. Und immer wenn ich nach Europa reise, vermissen alle Leute Daniel, obwohl sie ihn noch nie gesehen haben. Somebody actually told me in Europe on my last trip. Und jemand hat mir auf meiner letzten Reise zu Europa gesagt, It impacts them is the honest and real and caring relationship Daniel and me have. Das, was sie so beeindruckt, ist diese echte und transparente Beziehung, die Daniel und ich haben. Und diese Person hat auch gesagt, said that they could watch throughout the year the transformation of Daniel's lives, even though they've never met him personally. Dass sie diese Veränderung in Daniel sehen können durch die Jahre, obwohl sie ihn noch nie gesehen haben persönlich. So remember, when you're thankful what God does in your life through me. So erinnere dich, wenn du dankbar bist für das, was Gott in deinem Leben durch mich tut, don't forget to say thank you for Daniel. vergiss nicht, Daniel Danke zu sagen, also für Daniel Danke zu sagen, weil er ist ein wichtiger Teil. Okay, the Holy Spirit and his personality. Okay, der Heilige Geist und seine Persönlichkeit. What is a personality? Erstens, was ist deine Persönlichkeit? A personality is a conscious individuality, Eine Persönlichkeit ist eine bewusste Individualität, which possesses intelligence, feelings and will. Die über Intelligenz, Gefühle und Wille verfügt. You see, I am a personality. Ich bin eine Persönlichkeit. I am an individual. I possess intelligence, feelings and will. Ich bin eine individuelle Person, die über Intelligenz, Gefühle und Wille verfügt. The tree is not a personality. Der Baum ist keine Persönlichkeit. Like the tree doesn't say, you know, I have a free will. I think tomorrow I'm just gonna go and plant myself somewhere else. Der Baum, der kann nicht sagen, ja, weißt du, ich habe einen freien Wille und morgen gehe ich irgendwo hin und werde mich an einem anderen Ort einpflanzen. Standard. Persons have personality. Und wir müssen verstehen, dass Personen Persönlichkeiten haben. Although the Holy Spirit does not possess a physical body like you and me. Und auch wenn der Heilige Geist keinen Körper hat, so wie du und ich. We will see. Yet he has personality because he carries individual characteristics. Aber er ist doch eine Persönlichkeit, weil er individuelle Eigenschaften hat. Properties and qualities. Er hat Eigenschaften und Qualitäten. You can say that he is a person who has personality. Und deshalb können wir sagen, dass er eine Person ist, die eine Persönlichkeit hat. Ask me this question. Und Leute fragen mich diese Frage. So why is the doctrine of the personality of the Holy Spirit so important? Wieso ist denn diese Lehre über die Persönlichkeit vom Heiligen Geist so wichtig? Very important. Es ist sehr wichtig. There are people who believe that the Holy Spirit is just a force or power. Weil es gibt Leute, die glauben, dass der Heilige Geist einfach eine Kraft ist. Influence. Oder einen Einfluss. If you don't believe he's a person, Aber schau, wenn du nicht glaubst, dass er eine Person ist, you will never worship him. Dann wirst du ihn nie anbeten. Never thank and praise him. Dann wirst du ihm nie danken oder never Lobpreis machen für ihn. Because you can't have an intimate relationship with the power. Und du wirst nie diese intime Beziehung mit ihm haben, weil du kannst keine intime Beziehung mit deiner Kraft haben. You know, the esoterics always talk about the energy. Und wisst ihr, die Esoteriker reden immer über die Energie. I understand there is an energy that every one of us radiates. Und ich verstehe das. Da gibt es eine Energie, die jeder von uns ausstrahlt. How we are made. Und ich bin einverstanden damit. Das ist, wie wir gemacht sind. Talk about the energy only when I'm with these kind of people. Aber ich rede über Energie nur, wenn ich mit solchen Leuten zusammen bin. But I'm telling you very honestly. Aber ich möchte euch ganz ehrlich sagen. It makes me feel uncomfortable when Christian talks about the energy. Ich fühle mich unwohl, wenn Christen über Energie sprechen. You feel the energy. Wow, fühlst du diese Energie? You know, I really don't care about the energy. It's a person. Und ich sage ihnen, das ist doch egal, diese Energie. Es ist eine Person. The energy is gonna make the cripple walk. Oder glaubst du wirklich, dass die Energie macht, dass Lahme gehen können? Der Heilige Geist wird es machen. I think the energy can fill your heart with love? Oder glaubst du wirklich, dass Energie dein Herz mit Liebe füllen wird? But the Holy Spirit does. Aber der Heilige Geist macht das. So when I'm with esoteric who are not Christians, also wenn ich mit Esoteriker bin, die keine Christen sind, Spirit makes no sense to them, so I talk about the energy. Und der Heilige Geist ihnen keinen Sinn macht, dann rede ich über Energie. Weil ich habe gelernt, ein Jude zu den Juden zu sein, ein Grieche zu den Griechen, ein Freier zu der Freier, ein Sklave zu den Sklaven. Gain them for Christ. Dass ich alles bin zu allen, damit ich sie für Christus gewinnen kann. But we as Christians, we have to acknowledge he's a person, not just an energy. Aber wir als Christen müssen uns bewusst sein, dass er eine Person ist und nicht nur eine Energie. Person that expresses power. Er ist eine Person, die die Kraft ausdrückt. Impersonal. Er ist nicht unpersönlich. He's a person that has true characteristics and personality and feeling. Er ist eine Person, die Eigenschaften und Qualitäten hat und Gefühle. If you ignore the energy is not going to be upset. Und wenn du Energie ignorierst, dann macht es dieser Energie nichts. You understand the Holy Spirit is a person, and if you ignore him, he's grief. Aber wenn du verstehst, dass der Heilige Geist eine Person ist, dann wirst du auch verstehen, dass er traurig ist, wenn man ihn ignoriert. Important to understand his characteristics and his personality. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir seine Eigenschaften und Qualitäten verstehen. We'll talk a little bit. Und morgen werden wir weiterreden. See ya guys. Bis dann.